Es ist sehr leicht zu sehen. Sie geben in, wenn ihr Hafen von Sansibar, einer der berühmtesten Haus in Ostafrika, ist es wie das Haus der Wunderwort in Arabisch bekannt als Bait el-Ai-Ai bekannt. Sansibar kam und wenn sie nicht gehen, um Thys Haus zu sehen, es bedeutet, dass sie streits über dem Weg zum Hochwert in Zanzibar es Fefs Wunder im Haus haben. Was es Bulding um das Band von Wasser in ihnen haben, könnten sie während dieser Zeit fragen. Es war das Haus Fis rauf Zug stehen ganze um, aber wie hat das Werk? Es war das Haus um Strom Fis raus haben, wie es war sie diese Sultan in Zanzibar 5 von ihnen regiert hatte. Wurden aus der gleichen Familie von Sultan Sayyid Barash kommt es in diesem 106-Säule und Notub davon gab es welche Lampe hatte einen Turm, das war aber TMJ zerstöre während der 45 Minutes Krieg Britannien zwischen dem Sultan und dem Sultan, das war im Jahre 1896. Selbst da Väter erklären ihm, dem König, der ohne Zanzibar unter Britannien reich verwalten können, das Bait el-Ai-Ai, das hat der berühmtesten Haus in Ostafrika, es hat 3-4, die in 3 verschiedenen Stil Indien, in Gläs und innerhalb der arabischen wurde gebaut und es ist eine Probe einer Dauwig wurde vom Sultan Travel verwendet werden von afrikanisch bis Asien und Europa in den ganzen Tag beakos es. Keine modern und sie waren wie die von der Suche nach der Saison reisenden Bait el-Ai-Ai heute. Opfert sich zu einem der am meisten touristische Attraktionen und Bait el-Ai-Ai heute opfert sich zu einem der am meisten touristische Attraktionen in Ostafrika. Aber es erträgt's, obwohl hunderte von Tours ihm außerhalb Zanzibar, aber die Bürger von Sansibar nicht lieben das Haus für das. Was sie glauben, dass durch die Zeit baute dort einige, die waren Peope, als sie noch am Leben begraben, die bedeuten, es hatte Bult in der Art, sie gehen aus dem Menschenrecht. Aber es wird in der Geschichte der Sansibarischen für den Rest des Lebens dort zu bleiben.